Die beiden Mädchen aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die beiden Mädchen. Zwei junge Mädchen hofften beide, worauf? Gewiss auf einen Mann, denn dies ist doch die größte Freude, auf die ein Mädchen hoffen kann. Die jüngste Schwester, Philippine, war nicht unordentlich gebaut. Sie hat ein rund Gesicht und eine zarte Haut, doch eine sehr gezwungene Miene. So fest geschnürt sie immer ging, so viel sie Schmuck ins Ohr und vor den Busen hing, so schön sie auch ihr Haar zusammenrollte, so ward sie doch bei alledem, je mehr man sah, dass sie gefallen wollte, um desto minder angenehm. Die andere Schwester, Caroline, war im Gesichte nicht so zart, doch frei und reizend in der Miene und liebreich mit gelassener Art. Und wenn man auf den heitern Wangen gleich kleine Sommerflecken fand, ward ihrem Reiz doch nichts dadurch entwandt, und selbst ihr Reiz schien solche zu verlangen. Sie putzte sich nicht mühsam aus, sie prahlte nicht mit teuren Kostbarkeiten. Ein artig Band, ein frischer Strauß, die über ihren Ort, den sie erlangt, sich freuten, und eine nach dem Leib wohl angemessene Tracht war Carolinens ganze Pracht. Ein Freier kam, man wies ihm Philippinen. Er sah sie an, erstaunt, und hieß sie schön. Allein sein Herz blieb frei, er wollte wieder gehen. Kaum aber sah er Carolinen, so blieb er vor Entzückung stehen. Im Bilde dieser Frauenzimmer zeigt sich die Kunst und die Natur. Die erste prahlt mit weitgesuchtem Schimmer, sie fesselt nicht, sie blendet nur. Die andere sucht durch Einfall zu gefallen, lässt sich bescheiden sehen, und so gefällt sie allen. Ende von Die beiden Mädchen, aufgenommen von Sonja.